بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آخر النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine lieben Geschwister, wir machen weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Wir sind Alhamdulillah Ta'ala bei der 50. Frage angelangt. Die heißt: Was ist das Gegenteil von Tawhid al-Rububiyya? Tawhid al-Rububiyya haben wir schon, Alhamdulillah Ta'ala, in dem letzten Unterricht, in der letzten Audio bzw. der letzten Frage kennengelernt. Nun schauen wir, was das Gegenteil. Der Autor sagt, der Glaube, dass es einen Besitzer der Verfügungsgewalt neben Allah gibt, der mit ihm eine Angelegenheit des Universums ordnet, wie er die Erschaffung und die Vernichtung beleben und sterben lassen, bringen des Guten und abweisen des Schlechten und so weiter, was im Sinne seiner Göttlichkeit ist. Er sagt hier also, das Gegenteil von Tawhid al-Rububiyya ist eigentlich Shirk al-Rububiyya, Shirk in der Rububiyya. Dass man jemanden in der Rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt. Man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Partner, er braucht Leute, damit bestimmte Sachen regelt. Also Allah subhanahu wa ta'ala braucht Leute. Das überhaupt schon zu sagen, ist schon das Gegenteil von Tawhid. Dass man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Partner im erschaffen lassen, im sterben lassen. Allah subhanahu wa ta'ala braucht niemanden. Das muss man verstehen. Aber wenn man ihm Partner zuschreibt in diesen Sachen, dann ist es das Gegenteil natürlich. Der Autor sagt, oder es ist der Glaube, dass es einen Partner in seinen Erfordernissen, seinen Namen und Eigenschaften gibt, wie zum Beispiel das Wissen des Verborgenen oder seine Erhabenheit oder sein Stolz und so weiter. Und das ist dasselbe. Also in jeder Sache, wo man Allah subhanahu wa ta'ala einen Partner zuschreibt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala braucht es, oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht ohne, oder irgendjemand kennt das, wie Allah subhanahu wa ta'ala das kann, kennt, oder Allah oder irgendjemand macht das und kann das, wie Allah subhanahu wa ta'ala das machen kann, dann ist das genau das Gegenteil. So wie hier, wenn Leute behaupten, dass es andere Leute gibt, die das Wissen über das Verborgen haben. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass das Wissen über das Verborgen ihm alleine gebührt. Subhanallah. Und dass keiner das Wissen darüber hat. Und der Autor bringt hier Verse, was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten. Also wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes bestimmt hat, dann keiner kann das von dir wegnehmen. Und was er zurückhält, das kann keiner nach ihm freigeben. Und wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala nichts geben will, dann kann dir keiner das geben. Und er ist der Allmächtige und Allweise. O ihr Menschen, gedenkt der Gunst Allahs, die an euch, also die er euch gegeben hat. Gibt es einen anderen Schöpfer außer Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Natürlich tut es das nicht. Dann bringt der Autor den nächsten Vers, er sagt, wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner von dir wegnehmen, außer ihm. Wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala einen Schicksalsschlag gibt, dir eine heftige Krankheit gibt, niemand kann diese Krankheit, diesen Schicksalsschlag, diese Unheil, was dir passiert ist, wegnehmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und keiner kann es von dir abwenden, subhanallah. Wenn es dich treffen sollte, dann wird es dich treffen. Und er sagt, wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala auch im Gegenteil zum Schlechten dir etwas Gutes bestimmt hat, komm, was wolle, dieses Gute wird dich treffen. Und das ist eine schöne Sache, subhanallah. Und dann sagt er, er trifft damit, wen er will von seinen Dienern, er ist der Allvergebende und Barmherzige. Und hier wieder ein Beweis, dass er tut, was er will. Er gibt, wem er will, was er will. Subhanallah. Und dann bringt der Autor den nächsten Vers. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sie sagen ganz gewiss Allah. Sag, was meint ihr wohl zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft, also was ihr anstatt Allah subhanahu wa ta'ala anbetet? Wenn Allah für mich Unheil will, können sie dann sein Unheil hinwegnehmen? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir etwas Schlechtes will, kann es irgendjemand wegnehmen? Kann es irgendjemand verhindern? Nein. Oder wenn er für mich Barmherzigkeit will, können sie dann seine Barmherzigkeit zurückhalten? Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas Gutes will, kann jemand sagen, nee, du kriegst das jetzt nicht? Nein, wenn Allah will, kriegst du das. Sag, meine Genüge ist Allah, auf ihn verlassen sich diejenigen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen. Auf ihn verlassen sich diejenigen, oder auf ihn vertrauen diejenigen, die auf jemanden vertrauen. Also jemand, der vertraut nur auf Allah subhanahu wa ta'ala, so gesagt. Dann bringt er den Vers, er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und das ist eine Sache, worüber ich ein Video gemacht habe, das könnt ihr inshallah nachschauen. Er sagt hier, und er weiß, was auf dem Festland ist und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er weiß, dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet werde. Subhanallah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Und er weiß alles gleichzeitig. Also wenn 1000 Sachen gleichzeitig passieren, er weiß diese Sachen, ohne dass es ihn Erschwernis macht, subhanallah. Egal, wie weit sie voneinander entfernt sind und wie weit sie in der Zeit voneinander entfernt sind, subhanallah. Und er sagt hier weiter, sag über das Verborgene, weiß nicht Bescheid, wer in den Himmel und auf der Erde ist, außer Allah, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Keiner weiß Bescheid, was im Himmel und der Erde ist, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß Bescheid darüber. Und sie wissen nicht, wann sie wieder auferweckt werden, doch Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wann sie wieder auferweckt werden. Und dann bringt er den Vers, sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Also wir können nichts von dem Wissen Allah subhanahu wa ta'ala alles erfassen, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns am Wissen gibt. Und dann bringt er ein Hadith Qudsi, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Stolz ist mein Gewand. Und der Autor hat, der Übersetzer hat hier mit Größe übersetzt, aber hier ist eigentlich Hochmut gemeint. Und Hochmut ist meine Kleidung. Und das ist, bei Allah subhanahu wa ta'ala ist Hochmut eine positive Sache. Und er sagt, meine Kleidung, und wer mir eines von beiden streitig macht, also wer sich darin messen will mit mir, der wird ins Feuer kommen, subhanallah. Und das ist eine Sache, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der stolz und hochmütig sein kann. Denn er hat alles erschaffen, ihm gehört alles und er kann machen, was er will. Und keiner von uns Menschen hat das Recht, stolz zu sein oder hochmütig zu sein. Denn wir sagen auch immer, la hawla wa la quwwata illa billah, keine Macht und Kraft außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das müssen wir verstehen, subhanallah. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir, dass wir da niemals stolz sein können und niemals hochmütig sein können. Subhanallah. Und wer das ist, das gehört zu der Kategorie von dem Gegenteil von Tawhid al-Rububiyya. Naam, der Hadith ist bei Sahih Muslim überliefert. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.